Hallo, Niemandsland. Haben Sie schon gemerkt, dass der Januar vorbei ist? Was? Februar? Jetzt schon? Ach, ist ja auch ein schöner Monat. Schalt das Radio ein. Hört jemand am Rhein? Auf 91,4 FM in Barcelona. Schalt das Radio ein. Hört jemand am Rhein? Schalt das Radio ein. Guten Morgen, meine Damen und Herren, verehrte Hörerinnen und Hörer. Ein neuer Samstag hat begonnen. Ich begrüße Sie zu einem neuen Niemandsland. 91,4 FM, Kontrabanda. Wir senden jetzt 2 Stunden von 10 bis 12. Direkt von hier aus dem Herzen von Barcelona, von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jeskatz. Viele von Ihnen werden die Musik erkannt haben. Jawohl, Tangerine Dream. Am 20. Januar starb Edgar Fröse im Alter von 70 Jahren. Edgar Fröse war ein Musikpionier und ein Mitglied der Gruppe Tangerine Dream. Die Musikmaschinen, auf denen er und seine Band Tangerine Dream in den 70er Jahren ihre Platten machten, das waren Pionierwerke der Synthesizer-Musik, waren noch schwere Kisten, keine kleinen Laptops. Fröse nahm auch die Musik selbst nicht leicht. Alles hing für ihn mit allem zusammen. Sein Schaffen war von Philosophie, Esoterik, Wissenschaft und dem klassischen Erbe beeinflusst. Ein Sommer im Haus von Salvador Dalí weckte in ihm den Wunsch, sich von der US-Popmusik abzuwenden, um eine genuin europäische Kunstmusik zu erfinden. Dabei ging es Fröse und seiner Band um das Ausloten der menschlichen Innenwelten. Er produzierte auch Soundtracks und komponierte Musik für das Theater. Edgar Fröse starb am 20. Januar in Wien an einer Lungenembolie. Wir gedenken seiner hier im Niemandsland mit seiner Musik. Das Stück, das gerade läuft, Waterborne. Thank you. Musik von Tangerine Dream reicht weit zurück in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Tangerine Dream heißt auf Deutsch ungefähr sowas wie orange-roter Traum, ist eine Musikformation aus Deutschland, wie gesagt, die vor allem wegen ihrer Pionierarbeit auf dem Gebiet der elektronischen Musik bedeutsam ist. So gilt die Band neben Ashra Temple und Agitation Free als Wegbereiter der sogenannten Berliner Schule, während die frühe Phase der Gruppe auch zum Krautrock gezählt wird. Oft wird die Musik von Tangerine Dream auch dem Musikgenre New Age zugeordnet. So gab es zum Beispiel eine Grammy-Nominierung in dieser Sparte. In Interviews distanzierte sich die Band jedoch von dieser Kategorisierung. Eher lässt sich ihre Musik neben der gelegentlichen Kategorisierung Progressive Rock auch als symphonische Musik oder als eine Form von Ambient mit Schwerpunkt auf elektronischer Klangerzeugung und mit Einflüssen aus der Rockmusik bezeichnen. Manch einer nannte das damals auch Trip-Musik. Die Band wurde 1967 gegründet und die Gründungsmitglieder waren Herr Edgar Fröse an der Gitarre, Violine Volker Hornbach, der ist übrigens nicht lange bei der Band gewesen, der war nur ein Jahr bei der Band, also wie gesagt Gründungsmitglied, dann Lanse Habschasch, auch nur ein Jahr bei der Band, Charlie Prince, auch nur ein Jahr bei der Band und Kurt Herkenberg, der war auch nur ein Jahr bei der Band. Das heißt, von den Gründungsmitgliedern war bis zum Ende dabei Edgar Fröse bis zu seinem Tod und die anderen vier Gründungsmitglieder waren nur ein Jahr bei der Band. Die aktuelle Besetzung, das war natürlich Edgar Fröse, der lebt aber leider nicht mehr. Der ist, wie gerade gesagt, am 20. Januar diesen Jahres gestorben, Gitarre. Dann Linda Spahr, seit 2005 als Gast-Synthesizer-Musikerin, ebenfalls für Flöte und Piano zuständig dabei. Am Schlagzeug Iris Kana, seit 2001 dabei. Percussion Gesang, Synthesizer Piano, ebenfalls Thorsten Quäschning, seit 2005 dabei. Hoshiko Yamane, Violine Cello, seit 2011 dabei. Und Ulrich Schnaus, seit 2014 dabei am Synthesizer. Die lange Liste der Gastmusiker können wir gar nicht alle aufzählen. Ich nenne nur ein paar Namen. Klaus Schulze zum Beispiel, sehr bekannt. Dann Peter Baumann natürlich, um nur zwei illustre Musiker zu nennen, die bei der Band mitgespielt haben in bestimmten Momenten. Wenngleich innerhalb Deutschlands die Band Tangerine Dream mit ihrem Bekanntheitsgrad immer im Schatten von Kraftwerk steht, zählt sie weltweit neben beispielsweise den Scorpions zu den wenigen deutschen Supergruppen der Populärmusik, die internationale Anerkennung genießen. Mittlerweile betreiben sie ihr eigenes Musiklabel und eine eigene Musikagentur, was sie weitgehend unabhängig vom sogenannten Mainstream des Musikgeschäfts macht. Was die meisten älteren Herrschaften im Kopf haben, wenn sie Tangerine Dream hören, ist natürlich die Veröffentlichung auf dem Virgin-Label 1974, das Stück Phaedra. Die Platte kam bis in die britischen Top 20. Am 16. Juni 1974 fand im Londoner Victoria Palace ihr erstes Konzert im englischsprachigen Ausland statt. Es folgte eine dreiwöchige Tournee durch Großbritannien, auf der ihre Musik erstmals von einem sogenannten Video-Synthesizer optisch unterstützt wurde. Ihre Konzerte bestanden zum größten Teil aus Improvisationen. Tangerine Dream hatten sich vorgenommen, kein Stück zweimal zu spielen. Thank you. Kurz vor einer Tournee, welche die Band im Frühjahr 1975 nach Australien und Neuseeland führte, wo sie ihre erste goldene Schallplatte erhielt, sprang Michael Hönig von Agitation Free für Peter Baumann ein. Baumann hatte die Band im Januar 1975 über Nacht verlassen, um mit dem Auto eine Reise durch Asien zu machen. Nach der Tour verließ Hönig die Band. Nach Baumanns Rückkehr wurde das 1975 veröffentlichte Album Rubicon wieder in der Besetzung Fröse, Franke und Baumann eingespielt. Auf dem Ende 1975 veröffentlichten Album Ricochet war erstmals Live-Musik von Tangerine Dream zu hören, die während ihrer 75er-Tournee durch Frankreich und England mitgeschnitten worden war. Die nächste LP, Stratosphere, erschien 1976. Erste Anzeichen dafür, dass Tangerine Dream rhythmischer geworden waren, bewies das Titelstück. Auf der darauffolgenden Europatournee durch Deutschland, Spanien, Frankreich, Schweiz und England stellten sie ihr neuestes Werk bei 31 Konzerten live vor, gefolgt von ihrer ersten 16 Konzerte umfassenden US-Tournee Anfang 1977. Ebenfalls 1976 wurde der amerikanische Regisseur William Friedkin auf Tangerine Dream aufmerksam. Für sein Remake des Klassikers Wages of Fear, auf Deutsch heißt der Film Atemlos vor Angst, beauftragte er die Band, den Soundtrack Sorcerer zu schreiben. Ungewöhnlich war dabei, dass Friedkin begeistert von dem Resultat den Film nach der Musik umschnitt. Nach einer weiteren US-Tournee im August 1977 veröffentlichte Tangerine Dream die Doppel-LP Encore. Persönlich meine Lieblingsplatte, meine Lieblings-LP von dieser Gruppe. Auf ihr sind Aufnahmen der Frühjahrstournee durch Nordamerika enthalten. Ende 1977 verließ Peter Baumann die Gruppe aufgrund künstlerischer Meinungsverschiedenheiten sowie persönlicher Probleme. Er widmete sich einigen Soloprojekten, bis er mit seinem Plattenlabel Private Music 1988 wieder auf seine ehemaligen Kollegen traf. Die verbleibenden Mitglieder Fröse und Franke gingen mit der nächsten Produktion ein gewagtes Experiment ein, indem sie den englischen Musikinstrumentalisten Steve Jolliffe engagierten, der zuvor bei der Bluesrockband Steamhammer gespielt hatte. Als Schlagzeuger wurde der Berliner Schlagzeuger und Bruder von Idealgitarrist F.J. Krüger, Klaus Krüger, in die Band aufgenommen. Aus dieser Zusammenarbeit entstand 1978 das Album Cyclone, welches für Tangerine Dream untypisch war, da sie hier erstmals songähnliche Texte benutzten. Wir befinden uns im Jahre 1978. Wie gesagt, das Album Cyclone war herausgekommen. Die anschließende ausgedehnte Tournee fand aufgrund der für Tangerine Dream ungewöhnlichen Instrumentalisierung und des Gesangs beim Publikum nicht die gewünschte Resonanz. Steve Jolliffe verließ demzufolge die Gruppe wieder. Die zum Duo Fröse Franke geschrumpfte Formation brachte 1979 die LP Force Majeure auf den Markt. Wieder übernahm Klaus Krüger das Schlagzeug, bevor er mit IG Pop live wie im Studio zusammenarbeitete. Als weiterer Gastmusiker ist Eduard Meyer am Cello zu hören. Fröse und Franke wollten wieder in ihrer erfolgreichen Besetzung mit drei Keyboardern arbeiten. Allerdings suchten sie jemanden, der einen anderen Musikansatz als sie hatte und der ein ausgebildeter Pianist war. Sie fanden ihn in dem Organisten Johannes Schmölling. Schmölling wurde von einem Tonmeister empfohlen und obwohl er nicht wusste, wer Tangerine Dream war und mit der Musik ursprünglich nicht viel anfangen konnte, sagte er der Gruppe zu. Ende 1979 spielte das Trio bereits ihre ersten Kompositionen, die schließlich 1918 unter dem Titel Tangram erschienen. Am 31. Januar 1980 traten Tangerine Dream als erste westdeutsche Rockband in der DDR auf. Im gleichen Jahr erschien dieses Konzert bei der DDR-Plattenfirma Amiga als LP unter dem Namen Quichotte. 1986 wurde dieses Konzert dann bei Virgin als Pergamon Live offiziell herausgebracht. Anfang 1981 erschien dann ihr Soundtrack zu dem Film Thief, Deutsch der Einzelgänger, eigentlich Dieb, wir wissen das. Im Herbst folgte das Studioalbum Exit. Auf beiden Alben fanden sich nun auffallend kürzere Stücke. Das Titellied zu dem Schimanski-Tatort Das Mädchen auf der Treppe, das als Single 1982 und 1997 als Remix im modernen Drum-and-Bass-Stil auf den Markt kam, brachte Tangerine Dream sogar eine Chartplatzierung unter den Top 20 ein. Da sie nie kommerziell klingen wollten, entschuldigte Edgar sich augenzwinkernd für diesen Betriebsunfall. Es folgte das Studioalbum White Eagle, das mit dem Titelstück auch die Urform dieser vermutlich daraus abgewandelten Tatort-Titelmusik beinhaltete. Während einer Europatournee gastierte Tangerine Dream auch im Londoner Dominion Theatre. Ein Mitschnitt dieses Konzerts erschien 1983 auf der LP Logos Live. Auf dieser LP finden sich auch Teile des Soundtracks von Der Söldner, einem relativ gewalttätigen Agentenfilm, in dem auch Klaus Kinski mitspielt. Die künstlerische Schaffensepoche bzw. die Epochen von Tangerine Dream sind sehr fruchtbar, sehr umfangreich und es würde mehrere Stunden dauern, um diese Epochen alle aufzuzählen. Zu Beginn der 80er Jahre begann die Jivey-Electro-Epoche, die Jivey-Electro-Jahre. Von 1983 an wurde ein betriebsames Jahr bzw. eine betriebsame Zeit für Tangerine Dream eingeleitet. Sie veröffentlichten das Studioalbum Hyperborea, die Soundtracks Wavelength and The Keep starteten eine Tournee durch Polen, aus der das Live-Album Poland hervorging. Dazu gab es jede Menge Filmmusik, zum Beispiel unter anderem Stephen King-Verfilmungen, Firestarter, Der Feuerteufel mit Drew Barrymore sowie Flashpoint oder auf Deutsch Die Grenzwölfe. 85 weitere Soundtracks, Heartbreakers sowie Legend zum Fantasy-Film Legend oder Legende. Dazu gab es ein großes zweiteiliges Radiospecial im Rahmen der Hörfunksendung Sounds vom Synthesizer, in welcher Edgar Fröse, Peter Baumann und Christoph Franke als Gesprächspartner mitwirkten. Die Musik zu dem Film The Park is Mine, der Herrscher des Central Park, erschien erst 1991 auf CD. Die Melrose-Jahre wurden Ende der 80er eingeleitet. Studioproduktion Optical Rays erschien im September 1988. Neben Fröse und Hasslinger tauchte auf dem Album erstmals Ralf Wadepool auf, der Tangerine Dream auch auf der nachfolgenden Nordamerika-Tour begleitete. Zu dem Film Nacht der Entscheidung, Miracle Mile, Originaltitel Miracle Mile, der die Nacht vor einer möglichen Atomkatastrophe schildert, schrieben sie 1989 die Filmmusik. Es folgten jede Menge weiterer Filme und spektakuläre Live-Konzerte, unter anderem auch 1990 in der Berliner Werner-Seelenbinder-Halle. Da trat übrigens erstmals neben dem Saxophonisten Hubert Waldner mit Tangerine Dream Linda Spahr auf. Dann folgten Anfang der 90er die sogenannten Seattle-Jahre. 1991 wurde der Soundtrack The Man Inside, L'Affaire Valra veröffentlicht, sowie eine Märchen-CD mit dem Titel Rumpelstilzkin, zu der Tangerine Dream die Musik schrieb. Kathleen Turner erzählte hier die mit Musik unterlegte Geschichte vom Rumpelstilzchen. Als nächste Studio-CD erschien das Album Raccoon. Hier wurde der moderne Einfluss von Jerome deutlicher. Die Stücke wurden schneller und teilweise rockiger. Für die Mitglieder des Tangerine Dream International Fanclubs brachten sie die auf 1000 Stück limitierte CD Quinoa heraus. Erst 1998 erschien Quinoa als offizielles Album. So, machen wir den nächsten Sprung in die nächste Epoche. Ich habe, wie gesagt, die Tangerine Dream Epochen nur ganz kurz angerissen, weil es Stunden dauern würde, die ausführlich zu schildern. Aber wir haben immerhin einen Eindruck. Kommen wir zu den Millennium-Jahren, zu dem Film Sonning, erschien 1996 der gleichnamige Original-Video-Soundtrack. Interessanterweise spielte im Film Sonning eine der Hauptrollen Dieter Meier vom Schweizer Electronic-Musik-Duo Yellow. Auch das Label Castle Communications brachte eine Box mit 5 CDs unter dem Titel The Dream Roots Collection heraus. Diesmal wurden auf der CD 1-4 Stücke der Jahre 70 bis 73 und 83 bis 87 in remasterten Versionen neu veröffentlicht. Für Fans natürlich ein Zuckerstück. Tangerine Dream und dann auch remastered. CD Nummer 5 bestand wieder aus neuem Material. Es gab wieder jede Menge Studioalben. Dann etwas ganz Tolles. Am 12. Juni 1999 fand das einzige Tangerine Dream Konzert dieses Jahres im Rahmen des Klangart Festivals in Osnabrück statt. Unter dem Motto Mars Polaris wurde der Mars Polaris Lander Mission der NASA musikalisch umgesetzt. Der Perkussionist Emil Hachfeld, der ist leider im Jahr 2000 gestorben, der schon bei der 97er Tournee mit aufgetreten ist, sorgte auch bei diesem Konzert für die entsprechenden Rhythmen. Zum Schluss die sogenannten Quantum-Jahre. Für die Konzerte im November 1914 in Australien gab es eine neue Besetzungsliste. Neu dabei ist der Keyboarder Ulrich Schnaus und nicht mehr dabei sind Linda Spahr und Iris Kamar. Nachdem Bernhard Weibel bei den vorangegangenen Konzerten der Phaedra Farewell Tour 2014 schon nicht mehr auftrat. Bandleader und Gründer Edgar Fröse verstarb, wie eingangs gesagt, im Alter von 70 Jahren am vergangenen 20. Januar 2015 in Wien an einer Lungenembolie. Er schwebt wahrscheinlich in eine Soundwolke gehüllt durch den Kosmos und erlebt jetzt die ganzen Tangerine Dream-Träume, die er jahrelang so wundervoll für sein Publikum aus den Synthesizern hervorgezaubert hat. Farewell, Edgar Fröse. You are listening to Niemensland. A radio show in German, a free voice in a world of little freedom. Endlich ein schöner, kalter Wintermorgen. Hallo Werner, wie geht's? Hallo, guten Morgen. Ja, kalt stimmt, aber vielleicht doch ein Grad mehr als gestern. Also es geht dem Frühling entgegen, ist ganz klar. Jetzt schon. Gut, wir freuen uns jedenfalls, dass die Klimakatastrophe jetzt nicht so deutlich ist und wir im Winter Sommer haben und im Sommer Hochsommer. Ja, vieles passiert. Eine Woche ist schon wieder rum. Niemandsland ist wieder live auf Sendung. Meine Damen und Herren, die Sonne scheint hier im Zentrum von Barcelona, aber die Sonne scheint natürlich nicht überall. Die Sonne scheint zum Beispiel nicht da, wo es um Leben und Tod geht, wo es um die Entscheidung geht, ein brutaler neuer Krieg in Europa oder ein Friedensprozess, in dem alle Seiten einigermaßen klarkommen. Die Kriegshetzer der NATO und aus Washington wollen jetzt Poroschenko aufrüsten. Das Regime der Milliardäre und Oligarchen und der faschistischen Milizen soll aufgerüstet werden und da braut sich doch immerhin noch einiges zusammen. Das sind die Top-Meldungen dieser Woche. Dann natürlich Syriza und der sympathische Alexis Tsipras. Der ist im Moment überall im Gespräch. Sein Konterfei ziert alle Presseerzeugnisse weltweit. Der Spiegel hat etwas sehr, könnte man sagen, Hässliches gemacht. Er nennt ihn den Geisterfahrer. Europas Albtraum Alexis Tsipras. Dann sieht man diesen sympathischen Mann, der sieht ja immerhin nett aus. Und darunter steht ganz groß der Geisterfahrer. Und dann haben sie noch was Schönes sich ausgedacht. Da heißt es der Wutgrieche. Wutgrieche ist natürlich auch eine neoliberale Erfindung. Und die sagen natürlich, Leute, die demonstrieren, die nennen sie in Deutschland die Neoliberalen. Aus den Etagen der Großbanken nennen diese Leute Wutbürger. Das kommt von Indignados, ne? Ja. Ja, ja. Aber hier zu Tsipras. Tsipras ist natürlich jetzt der neue Regierungschef, aber dann gibt es ja noch ein interessantes Gesicht da bei dieser neuen Regierung. Und zwar ist das der Finanzminister Yanis Varoufakis. Also den finde ich fast noch cooler als den Tsipras. Und ich weiß nicht, wer das ihn schon mal gesehen hat, irgendwo auf dem Foto, so den einen flößt er Furcht ein, den anderen eher Vertrauen. Also ich gehöre zu den Letzteren da. Und man muss ja sagen, vom Aussehen her sieht er so ein bisschen aus wie Bruce Willis. Ne? Aber tatsächlich, ja. Nur ist er wahrscheinlich 100-mal intelligenter als Bruce Willis, nehme ich mal an. Ja, also das ist so ein Typ, der präsentiert sich da in diesen erlauchten Gremien der Troika mit anderen Politikern, da präsentiert er sich ohne Krawatte, Ledermantel und natürlich kein Nadelstreifenanzug, das Hemd locker außerhalb von der Hose und nicht reingestopft. Ne. Hat immer ein joviales Grinsen im Gesicht. Ne. Also der ist fähig, da, wenn er andere Kollegen da, andere Minister von anderen Ländern begrüßt, die Hand auszustrecken, ne? Und wenn es sein Gegenüber so tut, wie wenn er die Hand nicht gesehen hat, dann hält er die Hand weiterhin ausgestreckt da, ne? Also so, dass der andere dann eben doch die Hand ihm drücken muss, ne? Also so ein Typ ist das, ne? Also mit seinem ganzen Aussehen, seiner Haltung sagt er schon von vornherein, ihr könnt mich nicht einschüchtern, ne? Also man stellt sich jetzt nur mal kurz in Gedanken daneben, diesen unterwürfigen Rajoy von hier, von Spanien. Ne? Ja, ja, und dann, wie sind die Reaktionen da? Dann in Deutschland die erste Reaktion, der muss erst mal lernen, sich korrekt zu kleiden. Ja. Was einem wieder hier in Spanien sehr bekannt vorkommt, wenn die Rechten kritisieren diesen Pablo Iglesias, na, dann geht's drum, der Hemden, die Hemden, die er anzieht, und die hängen auch außerhalb der Hose, und seine Frisur da mit dem Pferdeschwanz, der könnte sich öfter waschen und so. Auf dem Niveau findet die Sache statt. Ne? Aber gut, noch zu diesem griechischen Finanzminister. Seine Haltung sagt das von vornherein, ja. Aber warum geht's jetzt? Und da ganz konsequent, genauso wie er aussieht, sagt er dann in den ersten Kontakten mit Politikern der Europäischen Union. Gestern war er mit Schäuble zusammen, ne? Also einmal, also mit der Troika sprechen wir überhaupt nicht mehr, ne? Die sind nicht demokratisch legitimiert. Oder jetzt sagen sie, Griechenland wird möglicherweise dann auch diesen TTIP-Vertrag nicht ratifizieren. Das würde dann heißen, der könnte gar nicht in Kraft treten, wenn da keine Einstimmigkeit da ist im Gremium, ne? Und dann fängt er auch noch da an, mit Russland und Putin zu kokettieren und sagt, ja, also wenn ihr uns jetzt da Knüppel in die Wege schmeißt und weiter besteht auf der Austerität und wenn ihr nicht verhandeln wollt über die Schulden, dann müssen wir eben uns an andere wenden. Ne? Und auch natürlich sehr interessanter Moment, weil jetzt die Rest-EU oder praktisch die ganze EU teilnimmt an diesem Boykott gegen Russland, wegen Ukraine. Ne? Also alles sehr interessante Konstellation. Also insofern gesehen geht es auch hier, würde ich mal sagen, dem Frühling entgegen. Ne? Nicht nur jahreszeitmäßig, sondern man könnte das ja vielleicht nennen, was da möglicherweise auf uns zukommt, der europäische Frühling. Nach dem Prager Frühling und dem arabischen Frühling wäre es doch ganz nett, wenn wir jetzt auch hier einen europäischen Frühling hätten. Einverstanden. Ein europäischer Frühling tut Not. Haben wir schon jemals gehört von der Troika, wenn sie ihre Empfehlungen rausgibt und ihre Direktiven erlässt? Haben wir schon jemals gehört, dass die Troika sagt, Reiche besteuern, Steuerparadiese schließen, Steuerflüchtlinge schnappen, ins Gefängnis bringen, enteignen, die Milliarden eintreiben, die sie betrügen, dem Fiskus helfen? Solche Forderungen hat die Troika noch nie gestellt. Die einzigen Forderungen, die diese fürchterliche Troika stellt, ist Sozialleistungen kürzen, Leute entlassen, privatisieren. Das ist wie ein Mantra, das sie dermaßen einhämmern in die Köpfe ihrer unterwürfigen Hilfskräfte, die Lobbyisten in den Regierungen, dass man schon fast erbrechen möchte vor so viel gestampfter Propaganda. Immer dasselbe. Privatisieren, Sozialleistungen kürzen, Krankenhäuser schließen. Privatisieren, Sozialleistungen kürzen, Krankenhäuser schließen. Diese Leier hören wir jetzt seit Jahren. Und es wird immer schlimmer. Die Leute leben immer mehr im Elend, Verarmung, Kinderarmut blüht auf in Ländern, wo man es früher nie gedacht hätte. Nun ja, nun kommt dieser Tsipras und macht den Edge einen kleinen Strich durch die Rechnung. Der Spiegel schreibt hierzu etwas Interessantes. Der sagt, wenn die Lage eskaliert und Griechenland aus der Eurozone ausscheidet, drohen zwei große Gefahren. Achtung, die eine hast du gerade erwähnt. Die eine ist, dass sich Tsipras das Geld, das sein Land braucht, aus Russland oder China holt. Er winkt bereits in diese Richtung. Soll er doch? Nein, sagt der Spiegel hierzu. Soll er nicht. Wer sich von Russland oder China finanziell abhängig macht, könnte bald, und jetzt kommt der Spiegel mit seiner Moral, könnte bald der Handlanger eines autoritären Staates sein. Es gibt nichts Autoritäreres als die Troika und jetzt sagt man, der könnte der Handlanger eines autoritären Staates sein. Das muss man sich mal reinziehen. Das schreibt übrigens Herr Dirk Kurpioweit im Spiegel von dieser Woche. Auch wenn Griechenland aus der Eurozone ausschiede, würde es in der EG bleiben und dann hätten Putin oder Xi Jinping eine Stimme in Europa und der NATO. Die stellen sich das immer so vor, was sie selber machen, wenn sie ein Regime an der Kandare haben, finanziell, dann wollen sie es natürlich auch militärisch lenken und das unterstellen sie jetzt Tsipras. Die sagen, wenn er sich von den Chinesen Geld leiht und von den Russen, dann sind die halb in der NATO und regieren uns hier rein, in unser freies Europa. Pfui Teufel. Dass Tsipras da keine Skrupel kennt, zeigt sich bereits an seinem Widerstand gegen weitere Sanktionen gegen Russland. In diesem Ton schreibt Herr Kurpioweit weiter im Spiegel in seinem Leitartikel mit den Griechen leben. Jetzt kommt die zweite Gefahr. Der sagt, die andere Gefahr liegt darin, dass sich Europa in der Welt lächerlich macht. Als hätte es das nicht schon genug gemacht. Lächerlich, warum? Lächerlich macht, und zwar in Teilen Asiens und den USA ist die wirtschaftliche Dynamik größer als auf dem alten Kontinent. Herr Kurpioweit sagt nicht, was die wirtschaftliche Dynamik ist, aber wir können uns das gut vorstellen. Der meint, Leute entlassen, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken. Und rein und raus und rein und raus. Also ein Superkapitalismus, den Superkapitalismus weiter noch an neue Extreme führen. Und was auch dazu gehört, eben Banken retten. Ne? Jetzt gerade in den letzten zwei Tagen, letztes Beispiel zu dem Thema, ne? Spanien, um die Bank Bank, ja, die haben ja, sind ja die Nachfolger gewesen von Caja Madrid, wo dann so erlesene Leute drin waren wie Blesa oder Rato, der frühere IWF-Chef und spätere Wirtschaftsminister hier. Und dann ist er bei dieser Bank gelandet. Und die haben sich dann umgewandelt in eine Aktiengesellschaft. Die heißt, hieß dann, vor ein paar Jahren hieß es dann Bankia. Und also dann müssen die ja, wenn eine Gesellschaft sich verwandeln will in eine Aktiengesellschaft, dann muss sie ja die Bücher offenlegen und muss zugelassen werden an der Börse und so weiter. Ja, das haben die dann manipuliert, diese Zahlen. Und haben sich dann gegründet und jetzt, an wen verkaufen sie die Aktien? An Großinvestoren, aber auch an kleine Leute, die jetzt plötzlich sich als Bankier fühlen sollen. Und die sind natürlich alle drauf reingefallen. Die Großen, die Wichtigen, die wussten darum, haben die Aktien auch gekauft, damit das Geschäft über die Bühne geht, haben dann aber gleich ein paar Tage später angefangen, weil sie wussten, das ist nur eine Verarschung, ihre Aktien wieder abgestoßen. Und jedenfalls mussten die dann gerettet werden vom Staat. Und jetzt müssen sie aber wegen diesem offensichtlichen Betrug an die Kleinaktionäre Entschädigung bezahlen. Also so ungefähr 600 Millionen. Und ja, das ist natürlich ein harter Schlag. 600 Millionen, woher nehmen und nicht stehlen? Das war ein kleiner Scherz von mir. Ja, und von diesen 600 Millionen kann jetzt also Bankia höchstens 230 Millionen aufbringen. Also, wie gesagt, eine Bank, die selber gerettet wurde vom Staat, die kann das jetzt nicht aufbringen. Ja, woher kommt dann der Rest? Der wird dann abgedeckt von der Muttergesellschaft BFA, und das ist zu 100% im staatlichen Besitz. Also diese BFA, die finanziert es dann. Also wer bezahlt beides, diese 600 Millionen? Alle. Du und ich. Das nur als letztes Beispiel. Aber das war nur ein kleiner Ausflug zu dem Thema Tsipras noch. Wie nennt der Spiegel da auf der Titelseite den Tsipras? Wie nennt er Geisterfahrer. Geisterfahrer. Also Geisterfahrer, muss man kurz erklären, ist natürlich jemand, der auf der Autobahn auf der falschen Spur ist und fährt in die Gegenrichtung. Das ist ein Geisterfahrer, der gefährdet dann natürlich alle entgegenkommenden Fahrzeuge. Also nett finde ich auch diese Anspielung. Bestimmt haben die Typen da vom Spiegel auch daran gedacht. Damit wird ja Geist, Gespenst auch dann gleich wieder wachgerufen. Ein Gespenst geht um in Europa, ne? Der Kommunismus. Also wahrscheinlich sollen wir das auch noch assoziieren. Nee, aber außer den Gründen, die der Spiegel da sagt, finde ich, gibt es noch einen Grund. Ne? Also statt jetzt auf einzuschlagen, auf Syriza in Griechenland, auf Podemos in Spanien, müssten die eigentlich den beiden Parteien dankbar sein dafür, was die machen, was die vorschlagen jetzt. Also ich finde, wenn Syriza und Podemos jetzt also sagen, teilweise Schuldenerlass, aufhören mit der Austeritätspolitik, das ist eigentlich die letzte Chance dafür Europa überhaupt noch zu retten. Also schon daher müssten eigentlich die Merkel denen die Hände küssen. Ne? Weil wenn die jetzt, das können sie ja machen, ne? Die Merkel und ihre Konsorten da, wenn die jetzt Syriza und Podemos kalt auflaufen lassen und weiterhin bestehen auf ihrer Falkenpolitik, was wird dann passieren? Dann werden die Leute versuchen, aus der Frustration rauszukommen und nicht mehr auf Syriza und Podemos setzen, sondern werden dann also nicht nur hier oder in Griechenland, sondern in ganz Europa, eben dann rechtsextreme und nationalistische und ausländerfeindliche Parteien wählen, und dann kannst du Europa sowieso vergessen, wenn das passiert. Gut, was muss passieren? Was soll jetzt passieren? Wie wird es weitergehen? Wir wissen, diese Methode der Troika, diese Politik des sozialen Abbaus und der Privatisierungen und der Diebstähle im großen Stil, die kann ja nicht immer weitergehen. Irgendwann ist mal Schluss. Aus Geld kann man nicht immer mehr Geld machen und aus den Leuten kann man nicht noch immer mehr rauspressen, ohne die absolute Verelendung breiter Volksmassen zu riskieren. Zitieren wir nochmal kurz den Herrn Dirk Kopioweit und diskutieren wir dann kurz über seine Thesen. Er sagt, deshalb muss es zwei Ziele geben. Griechenland bleibt in der Eurozone bei einem stabilen Euro. Das ist nicht leicht zu vereinbaren, sagt er. Die Lage ist also schwierig und solche Lagen sind in der Politik nichts für Rechthaber. Es ist die Zeit für Realpolitik, für die kleinen Schritte. Und jetzt sagt er, für die Deutschen heißt das Nachsicht üben. Ihnen ist so viel verziehen worden in ihrer Geschichte, dass sie verzeihen können sollten. Solidarität bleibt weiterhin richtig, trotz der Fehler der Griechen. Das heißt nicht, dass die Regierung Tsipras die Verträge mit der EU ignorieren kann. Einen Schuldenschnitt sollte es nicht geben, sagt er, weil dann Spanier oder Portugiesen Gleichbehandlung verlangen würden und das würde die Eurozone überfordern. Aber Stundungen und kleine Zinsrabatte sind möglich und niemand sollte zu stolz für eine Rhetorik des Entgegenkommens sein. So, das ist Herr Dirk Kopioweit aus dem Spiegel, der sagt also, den ja nichts schenken, aber so ganz kleine Zinserleichterungen und die Daumenschrauben ein kleines bisschen lockern sollte man schon, damit uns der Patient nicht unter der Zinsfolter stirbt. Das ist jetzt ein sehr drastisches Gleichnis, das ich da gebracht habe, aber so ungefähr sieht es ja aus. Die werden die nächsten 50, 500 Jahre nicht mehr aus der Zinsfalle und der Schuldenfalle rauskommen. Und das kann einfach nicht so weitergehen. Das ist ja auch alles manipuliert. Wir haben ja gehört, diese Woche, diese betrügerischen Ratingagenturen, wo jetzt rausgekommen ist, wie dieses verbrecherische Gesindel die Bewertungen von Aktienkursen manipuliert. Es ist nachgewiesen, es ist gerichtsnotorisch und die US-Regierung ist da zu einem Vergleich gekommen, damit nicht diese Leute juristisch angeklagt und in den Knast müssen. Es geht da ebenfalls um einen Milliardenbetrug. Und mit diesen Leuten haben wir es halt zu tun. Diese Leute sitzen natürlich auch in der Troika. Diese Leute sitzen in den Chefetagen der Banken. Diese Leute haben ihre Lobbyisten in den Ministerien. Und diese gleichen Leute, die regen sich auf über den Zopf des Podemos-Führer oder über den Wutgriechen Tsipras. Ein Lacher. Ja. Oder der frühere Chef vom Internationalen Währungsfonds, Strauss-Kahn, der ist jetzt angeklagt wegen, wie nennt man das? Zuhälterei. Genau. Oder der in der Europäischen Zentralbank jetzt gerade gedroht hat, er würde in Griechenland den Finanzhahn abdrehen, Herr Draghi, der war früher bei Goldman Sachs und also bei genau dieser seriösen Bank, die der griechischen Regierung geholfen hat, die Zahlen zu manipulieren, um in die Eurozone aufgenommen werden. Und, oder hier der Wirtschaftsminister hier, der von der Partido Popular in Spanien, Herr Luis de Guindos, ne, der war früher bei Lehman Brothers, die überhaupt, wo die Krise damals angefangen hat, in USA. Ja. Also das sind die Typen, die uns regieren und die dann, wenn es jetzt Parteien gibt, die versuchen ein bisschen was zu verbessern oder abzumildern, dann die ziehen über die her. Heuchler, Schweinepriester. Da möchte man zum Hammer greifen. Hammer und Michel heißt das vorerst letzte Album von Herrn Jan Delay. Das liegt uns jetzt vor. Das kreist hier als kleine Silberscheibe auf dem Niemandsland Plattenteller, auf dem DJ-Teller. Und wir spielen das Lied Liebe. Zumindest für die meisten. Für Gott, ja, Allah und wie sie alle heißen. Scheiße, man, Mami, und so viel Liebe im Gebäude. Liebe für das Alte, Liebe für das Neue. Liebe für Längs und Liebe für Kunst, aber Liebe für Dings und Liebe für Bums, aber Liebe für dies, aber Liebe für das, aber Liebe für die Liebe, sogar Liebe für den Hass, ja. Liebe. Fürs Feiern, Liebe fürs Tanzen, Liebe für Zweifel, für Ecken und Kanten, für alles, was anders ist, alles, was schön ist. Scheiß auf Mann, ich hab sogar Liebe für Uli Hoeneß. Liebe für Simpel, Liebe für Guthaben, Liebe für Denke und Liebe für Wut. Doch übertrieben Liebe habe ich für alle Frauen. Blond oder rot oder schwarz oder braun, ich ja, Liebe. Von da send ich diese Liebesgrüße. Liebe für Widerstand, Liebe für Widersprüche. Auch für Neuland und für neue Rosen. Liebe für die Mongo-Klicke und die Keuchhose. Liebe für Tourette, für einen guten Zweck. Für einen guten Swag und für einen guten Gag. Liebe für Filme, geguckt oder gefahren. Liebe für Drums, Bass, Organ und Gitarren. Ja, Liebe. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 7. Februar 2015. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Hamburg. Eine Umfrage liegt vor zum Thema Islam. Ablehnung im Osten deutlich höher. Die Ansichten der Menschen in Deutschland über den Islam und über die Notwendigkeit, Flüchtlinge zu unterstützen, unterscheiden sich stark zwischen alten und neuen Bundesländern. Das ergibt sich aus einer repräsentativen Umfrage vom Advanced Market Research für den Spiegel. Demnach lehnen nicht nur deutlich mehr Ostdeutsche die Aussage von Kanzlerin Angela Merkel ab, der Islam gehöre zu Deutschland. Es sind auch nur 61% der Bundesbürger im Osten der Meinung, dass Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak oder Afrika aktive Hilfe in Deutschland benötigen. Im Westen sind 72% dafür. Eine persönliche Bedrohung durch islamistischen Terror wird dagegen ähnlich wahrgenommen. 96% der Bevölkerung im Osten und 95% im Westen fühlen sich laut der Umfrage direkt bedroht. Sehr bedroht fühlen sich sogar 29% aller Befragten. Fast zwei Drittel der Deutschen sind zudem der Ansicht, dass die muslimischen Gemeinden in Europa eine stärkere Mitverantwortung im Kampf gegen den islamistischen Terror übernehmen sollten. Man hat also die Leute gefragt. Bundeskanzlerin Merkel hat gesagt, der Islam gehöre zu Deutschland. Inwieweit stimmen Sie der Aussage zu? Zustimmung 38%. Ablehnung insgesamt 43%. Diese wiederum splitten sich auf in 40% Westdeutsche und 55% Ostdeutsche. Fehlende Prozentzahlen, natürlich wie immer, keine Angaben. Berlin. Wir erwähnen hier sehr gerne die Lobbyisten, die in den Ministerien sitzen und die Politik machen, während die Bürger denken, ihre von ihnen gewählten Volksvertreter aufgrund der Parteiprogramme würden ihre Politik machen. Es geht um Lobbyisten als Kontrolleure für Gentechnik. Leitende Mitarbeiter von Behörden, die im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums unter anderem genmanipulierte Agrarprodukte überprüfen und kontrollieren sollen, pflegen enge Kontakte zur Ernährungswirtschaft. Das heißt, sind Lobbyisten. Das ergibt eine Studie des Instituts Testbiotech e.V. Die Münchner Wissenschaftler bemängeln Interessenskonflikte der Kontrolleure und sprechen von einer organisierten und zum Teil verdeckten Einflussnahme durch Lobbyverbände, die dem Ministerium schon lange bekannt sei. So besetzten etwa Vertreter der Industrievereinigung International Life Science Institute, so heißt das Teil, hochrangige Posten im Bundesinstitut für Risikobewertung, das ist das BFR, und im Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Wissenschaftler der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die Parlamente und Behörden in Lebensmittelfragen beraten, seien zugleich für Industrieverbände tätig. Hier gibt es also den berühmten Interessenskonflikt. Die Verwaltungsratsvorsitzende der Europäischen Lebensmittelbehörde musste 2012 ihren Posten wegen ihrer Tätigkeit in der Industrievereinigung ILSI aufgeben. Das ist eben diese Vereinigung, die wir gerade genannt haben, International Life Science Institute, also ein Lobbyverband. Im selben Jahr hatte auch in Deutschland die grüne Bundestagsfraktion Lobbyverstrickungen von BFR-Mitarbeitern kritisiert. Dennoch zeigt die Studie, dass die Bundesregierung eine Unabhängigkeit der von ihr beauftragten Institute nicht hergestellt hat. Lobbyisten, wo man hinschaut, machen die Politik. Und sie sollen natürlich kontrollieren, wie viel Gifte wir in den Lebensmitteln haben, aber das tun sie nicht. Kannst du bitte nochmal nachgucken, dieses Institut, wie hieß das? Institut für Risikobewertung oder ja. Sowas. Ja, das heißt Bundesinstitut für Risikobewertung, BFR. Das muss man sich ja merken, das ist doch schön. Ja, ne? Dann können wir ja öfter mal anrufen. Dieses Bundesinstitut für Risikobewertung ist natürlich eng verbunden mit dem Gesundheitsministerium und dem Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Das heißt, in Deutschland gibt es eine Institution, die darüber wacht, ob unsere Lebensmittel sauber, ungefährdet, giftfrei und sicher sind. Und wenn das nicht mehr garantiert ist, das heißt, wenn die Giftmischer selber ihre Gifte kontrollieren, dann ist es nicht weit her mit der, ja, wie soll man das nennen, mit der Volksverseuchung oder was? Aber es beschränkt auf Lebensmittelgeschichten und so. Also ja, in die Gehirne sowieso. Wenn wir wissen wollen, wie sich zum Beispiel die Risikoprämie in Spanien entwickelt, da können wir dort nicht anrufen. Und damit befassen die sich nicht. Eine schöne Kolumne schreibt Herr Jakob Augstein im Spiegel von dieser Woche. Da möchte ich einen großen Teil verlesen, weil der Mann spricht, mir persönlich zumindest, sehr oft aus dem Herzen. Der sagt, unsere Schurken, der Islamische Staat wird IS genannt. Nennen wir das Königreich Saudi-Arabien also SA. IS und SA unterscheiden sich in einer wesentlichen Hinsicht. Wenn der IS jemanden köpft, landet das Video gleich im Netz. Wenn in SA einer den Kopf verliert und ein Blogger ausgepeitscht wird, sind Kameras nicht erwünscht. Ansonsten ähneln sich IS und SA wie ein islamischer Staat dem anderen. Beide verfügen über Sand und Öl, hacken Dieben die Hand und Räubern zusätzlich den Fuß ab. Frauen dürfen nicht Auto fahren und Schwule sind des Teufels. Allah Akbar. Eine Kleinigkeit noch. Den islamischen Staat nennen wir monströs und führen Kriege gegen ihn. Saudi-Arabien dagegen ist seit 70 Jahren ein Verbündeter des Westens, ein treuer Verbündeter. In der vergangenen Woche starb König Abdullah und der amerikanische Präsident reiste mit einer beeindruckenden Delegation von Außenpolitikern, Geheimdienstbossen und Generälen an, um dem Nachfolger seine Aufwartung zu machen. Bei der Trauerfeier für die Terrortoten von Charlie Hebdo hatte Barack Obama dagegen gefehlt. Gegen den Islamischen Staat, dem wir zu Recht ideologisch dem Mittelalter zurechnen, fliegen Amerika und seine Verbündeten, darunter Saudi-Arabien selbst, Bombenangriffe. Mit den Saudis haben wir bis vor kurzem die tollsten Waffengeschäfte gemacht und machen sie noch weiter. Vielleicht gilt ja das geflügelte Wort vom Schurken, der eben unser Schurke ist. Der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt hat das 1939 über Anastasio Somoza gesagt, den Diktator von Nicaragua. Das sind die Leute, die uns vor den Chinesen und vor Putin warnen, die reisen nach Saudi-Arabien und vergießen da Krokodilstränen am Grab von diesem aufgeplusterten Diktator. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland, Sie hören den Katastrophenblock. Es ist Samstag, der 7. Februar 2015. Unser Beichtstuhl ist vorübergehend nicht besetzt. Für dringende Fälle steht Ihnen unser automatischer Sündenspeicher zur Verfügung. Kommen wir noch einmal zum Thema Griechenland. Also wie gesagt, Wutbürger, der Wutgrieche wird er genannt. Der Athener Wahlsieger Alexis Tsipras will ein ganz anderes Europa als das von Angela Merkel. Sein Erfolg stachelt den Zorn gegen die deutsche Dominanz neu an. Auch die Regierungen in Frankreich und Italien hoffen nun auf ein Ende der Sparpolitik. Er wolle den Griechen die Würde wiedergeben. Das sagte Tsipras immer wieder. Würde ist ein wichtiges Wort, wenn man erklären möchte, was in Griechenland geschehen ist. Würden sich nicht so viele Griechen erniedrigt fühlen von der eigenen korrupten politischen Klasse, von ihrem sinkenden Wohlstand, aber auch von den Deutschen und den anderen Europäern, Alexis Tsipras wäre nie gewählt worden, das sagt der Spiegel hierzu. Tsipras ist ein Mann, den die Krise des Euro hervorgebracht hat. Die Währung, die Europa einen sollte, hat die Europäer gespalten und in einer Wirtschaftsgemeinschaft, in der sich die einen über den Tisch gezogen fühlen und die anderen unterdrückt, ist Tsipras für seine Fans eine Rebellenfigur. Viele Griechen sehen in ihm den Mann, der sie von der Unterdrückung befreien soll. Viele Deutsche sehen in ihm auch ein Schreckgespenst, einen Extremisten, Tsipras ist Europas Albtraum, ein Geisterfahrer. Er ist der Anti-Merkel. Ohne sie wäre er nicht groß geworden. Und nun sind die beiden Antipoden in einem Europa, in dem man sich gegenseitig immer weniger versteht. 60 Bundestage. Ja, der Anti-Merkel. Wie konnte es dazu kommen, fragt der Spiegel nun bange und vielleicht auch ein bisschen heuchlerisch. Der Euro war von Anfang an mehr als eine Währung. Er war das Versprechen, die Gräben zuzuschütten, die Kriege und blinder Nationalismus in Europa aufgerissen hatten. Mit der gemeinsamen Währung werde die Einigung des Kontinents unumkehrbar, hoffte Helmut Kohl vor der Unterzeichnung des Maastrichter Vertrages am 7. Februar 1992. Man hat aber vergessen, dass Europa immer mehr zur Klassengesellschaft geworden ist und eben eine Klasse die andere immer mehr versucht, ins Abseits zu drängen und auszubeuten. Das ist nun mal ein Fakt, und wenn man den Finger in diese Wunde nicht legt und auf dieses Fakt nicht aufmerksam macht, dann versteht man überhaupt nicht, was da passiert. Es ist, wie eingangs von uns auch gesagt, solange man nicht sagt, Finanztransaktionssteuer, Spekulationsgeschäfte besteuern bzw. auf lange Sicht auch abschaffen, die Reichen besser besteuern, weil die bringen ihr Vermögen ins Ausland, Steuerflucht stärker bestrafen und die Steuerparadiese schließen, solange man sich zu diesen Schritten nicht bekennt und auch nur im Ansatz versucht, sie durchzuführen, solange wird dieses System immer weiter krepeln und immer neue Gemeinheiten, neues Elend, neue Widersprüche und für Leute, die keine Ahnung haben, natürlich immer neues Unverständnis hervorrufen. Ja, und die einzigen, die das so deutlich sagen, sind eben gerade bis jetzt diese zwei Parteien, Syriza und Podemos, und das ist natürlich die Angst, die sie haben, ne? Die Merkel und alle, wenn sie jetzt da nachgeben, dann kommen die anderen hinterher, dann wird Podemos noch gestärkt und vielleicht Italien ist ja auch noch, da ist ja im Moment Herr Renzi davor, dass die auch auf diesen Zug aufspringen. Ne? Der hat jetzt gerade also Wirtschafts- und Finanzminister bestellt, einen gewissen Herrn Piercarlo Padoan. Und der lässt dann solche Sätze los, zum Beispiel, wenn die Gewerkschaften streiken, dann ist das ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Also wohlgemerkt, von der Sozialistischen Partei ist der, ne? Der redet so daher, also von denen kann man nichts erwarten, aber innerhalb von dieser Partei gibt es eben auch Leute, die anders denken, die könnten sich dann auch gestärkt fühlen, wenn Syriza und Podemos auch nur ansatzweise durchkommen. Ähnlich sieht es in Frankreich aus. Und deshalb wird es jetzt interessant, ja, inwieweit die Merkel nachgeben muss oder nicht. Reinhold Messner brachte seine Frau in die Eiger Nordwand zur Entbindung. Kommen wir zum Pastor Störenfried, kommen wir zum Thema Außenpolitik und kommen wir zu Joachim Gauck. Gauck hat mittlerweile nicht nur noch Freunde in Deutschland, nein, er wird jetzt mittlerweile auch kritisiert. Besonders das Auswärtige Amt ärgert sich über Gauck. Warum? Er mischt sich immer mehr in außenpolitische Debatten mit ein, wie kaum ein Bundespräsident vor ihm. Und wie gesagt, das ärgert die Diplomaten im Auswärtigen Amt. Das Fass zum Überlaufen hat natürlich eine Geste gebracht, die wir hier im Lebensland begrüßen. Wir sind ja immer sehr Gauck-kritisch, aber hier loben wir ihn mal. An dem Tag, an dem die Welt dem verstorbenen Despoten, dieser Ausgeburt des mittelalterlichen Despotismus, die letzte Ehre erweist, besucht Gauck, Achtung, die Konfisserie Das süße Leben. Es ist der vergangene Samstag, sein 75. Geburtstag. Gauck will an diesem Tag ein ganz normaler Bürger sein und in seinem Lieblingsschokoladengeschäft in Berlin Pralinen und hausgemachte Schokoküsse kaufen und dann naschen, als Privatier. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. das Massenmedium. Er wird gefeiert dafür. Die Inhaberin der Konfiterie singt zusammen mit Kunden ein Geburtstagsständchen. Happy Birthday, Mr. President, singen sie. Und die Boulevardpresse druckt ein Bild, auf dem Gauck zu einem Schokokuss greift. Übrigens, die hießen früher Negerküsse. Warum soll das hier nicht gesagt werden? Ist jetzt politisch natürlich nicht mehr korrekt. Wer wollte ihm, dem Jubilar, übel nehmen, dass er einen Tag Pause von der Politik macht? Doch, was selbstverständlich scheint, ist es nicht. Es gibt Menschen, die hätten Gauck an diesem Tag gern als Bundespräsidenten erlebt, als Vertreter Deutschlands in der Diktatur in Riad. Die Großen der Weltpolitik machten sich auf. Barack Obama, François Hollande, David Cameron und der russische Premier Dmitri Medvedev. Aber weil Gauck Geburtstag feierte, reiste Ex-Bundespräsident Christian Wulff als Ersatz für ihn nach Saudi-Arabien. Was für ein schöner Sonntag. Gut, die Herrschaften haben sich hier selber in den Arsch gebissen, wenn man das mal so salopp sagen darf. Sie haben den Gauck nicht hingeschickt, beziehungsweise Gauck nicht gezwungen hinzugehen. Vielleicht ist der Gauck ja ein heimlicher Terroristen-Sympathisant, wenn der so ein inniges Verhältnis hat zu Negerküssen. Vielleicht hat er mitgekriegt, dass damals der 2. Juni, wenn die Banküberfälle gemacht haben, dann haben sie, bevor sie wieder rausgegangen sind, immer Negerküsse da auf dem Schalter hinterlassen für die Kunden, die da gerade anwesend waren. Und vielleicht hat der Gauck das damals von der DDR aus mitgekriegt in dieser Zeit, ne? Vielleicht kommt es daher. Gut, mag sein, Werner, dass du da recht hast. Vielleicht ist Gauck ein heimlicher Sympathisant der Bewegung 2. Juni. Wie dem auch sei, Gaucks Weigerung, nach Riad zu reisen, reiht sich ein in eine Reihe von Irritationen, die der Bundespräsident im Auswärtigen Amt ausgelöst hat, etwa in der Russlandpolitik oder im Umgang mit der Türkei. Gauck redet über Freiheit, über Menschenrechte, seine Lieblingsthemen, nicht immer zur Freude und zum Vorteil der deutschen Diplomatie. Das ist ein irrer Text, ne? Er redet also von Freiheit nicht immer zum Vorteil der deutschen Diplomatie. Das heißt, über Freiheit redet man natürlich nur in Nordkorea und in China. Über Freiheit redet man aber nicht in Saudi-Arabien, in der Türkei und in den anderen Diktaturen, mit denen wir uns so gut verstehen und die unsere Schweinehunde sind, sondern nur bei den anderen. Das ist so deutlich auch in diesem Artikel, der hier über Pastor Störenfried geschrieben wird, dass man wirklich aufschreien möchte vor Lachen. Schaue vertrauensvoll in die Zukunft. In Regierungskreisen heißt es, für die Beziehungen mit Saudi-Arabien wäre es hilfreich gewesen, wenn er nach Riad gereist wäre. Sonst stört er. Hier hätten sie sich ihn gewünscht. Nun ja, jedenfalls, es ist so deutlich, wie heuchlerisch, wie verlogen, wie doppelzüngig, wie der weiße Vater in Washington spricht mit gespaltener Zunge, Politik hier gemacht wird, dass man wirklich die Leser nicht mehr extra darauf hinweisen muss, wie gemein, hinterhältig und fies und schmutzig das alles gemacht wird. Und wie gesagt, Geschichte und Politik wird gemacht. Frau Buschmann, eine Führerin unserer Sendung, wird heute 70 Jahre alt. Zum Geburtstag wünscht der herzlich Gottes Segen mit dem Recht. Ein neues Thema. Es geht um Ausbeutung in Deutschland. Es geht um das Thema Gastronomie. Restaurantbesucher ahnen nicht, dass Auszubildende auch in Spitzenküchen Schikanen der Chefs und 12-Stunden-Tage aushalten müssen. Fast jeder Zweite bricht die Lehre ab. Das Bild, das Schulabgänger von der Arbeit in der Küche haben, wird von TV-Köchen geprägt. Das sagt Andreas Truglia, Ausbildungsberater der Berliner Industrie- und Handelskammer IHK. Es ist ein Trugbild. Das Gemüse ist im Fernsehstudio schon geputzt und geschnitten. Die aufwendige Basis der Soßen steht schon bereit. Alles wird pünktlich fertig. Irgendwer spült, irgendwer macht sauber. Im realen Leben erledigen Lehrlinge diese Arbeiten. Wer wissen will, wie es tatsächlich zugeht in vielen Speiselokalen, kann sich bei Auszubildenden in der Hamburger Gewerbeschule für Gastronomie und Ernährung erkundigen. Was die 17 bis 22 Jahre alten Lehrlinge berichten, klingt wie ein Vortrag über die Frühindustrialisierung im 19. Jahrhundert. 10 bis 12 Stunden Plackerei, karger Lohn, tägliche Tyrannei. Wer Glück hat, lernt wenig. Wer Pech hat, lernt überhaupt nichts, sagt eine Auszubildende. Ausbeutung, Demütigung, mangelhafte Vorbereitung auf das Berufsleben, die Ausbildung der Köche ist zur finstersten Seite der Gastronomie verkommen. Die Azubis wehren sich auf ihre Weise. Fast jeder zweite Ausbildungsvertrag wird vorzeitig aufgelöst. Der hochgeschätzte Beruf ist in seine größte Krise geraten. Im Ausbildungsreport 2014 des Deutschen Gewerkschaftsbundes erhielt diese Lehre schlechteste Bewertungen. Drastisch gesunken ist die Zahl derer, die einen Vertrag unterschreiben. 2004 waren es 17.547 junge Leute, 2013 noch 10.338 und 2014 nur noch 9.795. Ja, das ist ein erschütternder Bericht über Auszubildende in deutschen Restaurants, in der deutschen Gastronomie. Ausbeutung steht ganz oben auf dem Speiseplan. Mit Unterdrückung und Beschimpfungen gewürzt. Und vielleicht noch ein paar Trüffel-Arschtritte dazwischen. Das nächste Thema ist der Kölsche Karneval. Der steht ja nun auch bald vor der Tür. Und da wurde Herr Jacques Tilly befragt. Der ist Bildhauer und Designer aus Düsseldorf. Der ist seit 32 Jahren dabei, wenn es darum geht, Wagen für die Rosenmontagszüge im rheinischen Karneval zu gestalten. Jetzt hat man ihm die Frage gestellt: Herr Tilly, wird es dieses Jahr den Karnevalswagen mit dem Propheten Mohammed geben? Gute Frage. Tilly, wir halten diese Entwürfe ja immer bis Rosenmontag geheim. Aber Mohammed wird es dieses Jahr sicher nicht geben, auch nicht nach den Anschlägen in Paris. Spiegel, warum nicht? Darf man sich nicht über den Propheten lustig machen? Haha. Tilly, natürlich, Satire darf das und ich bewundere die Kollegen von Charlie Hebdo. Aber Karneval ist der falsche Ort für Mohammed. Dieses Fest ist für Christen, Muslime und Atheisten. Es sind ja nicht die großen Propheten, die wir kritisieren, sondern das Bodenpersonal. Ich mache mich nicht über Jesus oder Gott lustig, sondern über Kardinal Meissner, Ahmadinejad und Osama bin Laden. Spiegel 2007 zeigten sie Selbstmordattentäter mit Sprengstoffgürtel und Säbel. 2010 einen Narrenkopf, der einem Dschihadisten in den Arsch beißt. 2011 gab es die Burka als Müllbeutel. Hatten Sie nie Sorge um Ihr Team? Tilly: Nein, ich hatte mit Muslimen wenig Ärger. Da waren die Katholiken emotionaler. Ich durfte hier keinen Clown am Kreuz zeigen. Und nach meinem Wagen zum Thema Kardinal Meissner und Abtreibung gab es Beschimpfungen und Klagedrohungen ohne Ende. In Mainz wurde ein Wagen meines Kollegen zum Thema Zölibat mit Molotow-Cocktails angegriffen. Der Fahrer wäre fast verbrannt. Das Gewaltproblem hat also nicht nur der Islam, sondern auch die Christen. Man sieht hier übrigens ein Foto, man sieht hier Traditionspflege, man sieht Kardinal Meissner auf einem Karnevalswagen, wie er gerade einen Scheiterhaufen anzündet, auf dem eine Frau festgebunden an einem Marterpfahl ist, die abgetrieben hat. Ja, da werfen die Katholiken Molotow-Cocktails auf die Wagen. Schau, schau, seht, seht. Gibt es Entwürfe, die Sie bereuen? Fragt der Spiegel. Natürlich, 2011 bastelte ich Gutenberg, der ins Kanzleramt flog. Darunter stand Merkels 11. September. Nicht so geschmackssicher nach 3000 Toten, gebe ich zu. Aber es ist auch ein Fehler anzunehmen, dass Satire automatisch auf der Seite des Richtigen und der Richtigen ist. 1934 fuhr ein Wagen mit, auf dem als Juden verkleidete Männer mit Gepäckstücken standen unter dem Motto »Die Letzten ziehen ab«. Das war also der Karneval unter den Nazis. Als Judenhetze verkleideter Witz. Gut, an einem ihrer Wagen mit Dschihadisten stand »Wer zuletzt lacht, siegt Humor immer«. Tilly, ja, ich bin da optimistisch. Gewalt geht vorüber, der Humor besiegt die Angst und ohne Angst kann es keine totale Herrschaft geben. Deshalb hassen uns ja auch die Selbstmordattentäter. Und was wäre meine Alternative? Zurückschießen? Nein, Humor tötet nicht. Unser letztes Thema im heutigen Katastrophenblock ist der Ukraine gewidmet. Werner, Wie sieht es eigentlich aus im Moment? Ja, wie sieht es aus? Die Situation verschärft sich zunehmend. Ne? Also die militärische Lage da, ne? In der Ostukraine oder in Donetsk. Ich habe hier gerade ein Foto vorliegen. Krankenhaus bombardiert durch die ukrainische Armee. Kiewer Truppen beschießen Krankenhaus in Donetsk. Ja, also da mit schweren Waffen und Bombardierung, so das ist ja schon länger, aber jetzt ganz konkret im Moment, die Separatisten sind also im Vormarsch, sagen wir. Beide Seiten haben ja angefangen zu mobilisieren, aber militärisch sieht's schlecht aus im Moment für die ukrainischen Soldaten da, also mehrere tausend von denen sind praktisch eingeschlossen von den anderen. Und jetzt will dieser Mensch da in Kiew natürlich die Unterstützung der Freunde aus dem Westen, NATO, haben, ausreichende moderne Waffen und so. Nur gibt's ein kleines Problem jetzt da, die NATO, USA, die würden gerne, aber die Schwergewichtler da innerhalb der EU, also Brüssel, die wollen nicht so recht, ne? Die wollen lieber den Boykott verstärken und keine Waffen liefern. Und die wollen erstmal verhandeln und das haben sie jetzt auch gemacht, also die Merkel und Hollande, die sind dann zuerst nach Kiew gefahren zu diesem Poroschenko, der sieht ja aus wie so ein Gebrauchtwagenhändler, der gerne im Puff geht. Ne? Und dann einen Tag später haben sie sich mit Putin getroffen, gestern. Und spielt dann noch mit aus den USA? Kerry, der sagt jetzt, Russland soll eben aufhören, die Separatisten zu unterstützen. Putin will überlegen, ob er UNO-Truppen akzeptieren kann oder nicht. Obwohl, wer noch mehr dagegen ist, ist der Poroschenko in Kiew, ne? Von denen, da ist da Widerstand zu erwarten gegen diese Idee, dort vielleicht UN-Truppen zu stationieren. Dann. Und Obama muss natürlich noch mit der Merkel jetzt telefonieren, bevor er massiv Waffen dahin schickt. Es kann natürlich auch eine Arbeitsteilung sein. Ne? Die USA und die NATO, die spielen den bösen Polizisten und die Merkel und der Hollande den guten Polizisten. Wenn es nicht nur Show ist, ne, wenn das also nicht abgesprochen ist, sondern wenn es da echte Differenzen geben sollte in Bezug auf die Ukraine und inwieweit man sich da rein verwickeln lässt, dann werden wir halt sehen, ob es jetzt den USA wieder mal gelingt, Europa in Krieg zu verwickeln. Ne? Wäre ja nicht das erste Mal, wie in Ex-Jugoslawien oder im Irak. Ja, bei der letzten Aggression hat es ja nicht so geklappt. Das war die Bombardierung Libyens, die Zerstörung dieses Staates und den sogenannten Regime Change, den sie da eingeleitet haben mit der Bombardierung der libyschen Regierung und der gesamten libyschen Führung. Die wurde praktisch kaputt bombardiert und da ist nun das Chaos. In der Ukraine dürfte etwas Ähnliches entstehen. Das mit dem guten und dem bösen Bullen, das ist ein schönes Bild. Der eine gibt ihm eine Zigarette und sagt, unterschreib, bevor der andere reinkommt und haut dir wieder in die Fresse. In die Fresse hauen dann die Leute vom Pentagon, während die Merkel dann eben die Zigaretten gibt oder die Bonbons. Du hast das schon gesagt, die jüngsten Niederlagen der ukrainischen Armee plagen natürlich den Poroschenko und das Regime der Milliardäre und Oligarchen. Die haben ja auch schon Sozialleistungen gekürzt und haben dem Volk ja schon angekündigt, dass ab jetzt ein strammer Wind wehen wird. Die Ukraine hat sich ja schon mit Milliarden verschuldet beim IWF und das werden die Leute natürlich zurückzahlen müssen. Dafür werden die Leute blechen müssen, nicht die Oligarchen, die diese Verträge alle unterschrieben haben. Das ist schon mal klar. Obama hat also noch kein Papier unterschrieben mit den entsprechenden Anweisungen, das ukrainische Regime aufzurüsten, bis an die Zähne zu bewaffnen und dann eben den nächsten Krieg gegen Russland diesmal vor unserer Haustür vom Zaun zu brechen. Sollte das passieren, dann gute Nacht Europa. Zu den Befürwortern zählen demnach der NATO-Oberbefehlshaber ein gewisser General Philip Breedlove, der US-Stabschef James Dempsey und, hört, hört, Außenminister John Kerry. Letzterer war also vorgestern in Kiew und er soll die Planungen vorantreiben. Nach Informationen der New York Times sollen die neuen Lieferungen über jene nicht tödlichen Waffen hinausgehen, die schon seit dem letzten Herbst in die Ukraine geschickt werden. Jetzt sollen auch defensive Waffen wie Panzerabwehrraketen, gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Humvee und Aufklärungsdrohnen zur Verfügung gestellt werden. Für die Lieferung ist ein Budget von 3 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Parallel dazu kündigte der US-Botschafter in Kiew, Geoffrey Pyatt, an, dass ab März amerikanische Ausbilder die ukrainische Armee trainieren würden. Für einzelne der faschistischen Freiwilligenbataillone ist dies schon seit dem Herbst der Fall. Die werden schon von US-amerikanischen Privatsöldnern ausgebildet. Außerdem sind Angehörige von US-Militärfirmen auf Seiten der Ukraine im Einsatz. Ihre Zahl wird auf etwa 500 geschätzt. Söldner von US-amerikanischen Firmen sind in der Ukraine und kämpfen da schon mit. Ziel der neuen Waffenlieferungen ist es laut New York Times, sowohl die wirtschaftlichen Kosten als auch die menschlichen Verluste für Russlands Unterstützung der Aufständischen in den ostukrainischen Volksrepubliken zu erhöhen. Hier spricht die katholische Kirche. Die Unterscheidung von tödlich und nicht tödlich, offensiv und defensiv erledigt sich damit natürlich von selbst. Washington reagiert mit diesen Eskalationsschritten darauf, dass die westlichen Wirtschaftssanktionen gegen Russland auch nach Einschätzung ihrer Befürworter nicht die gewünschte Wirkung gehabt hätten, Moskau zum Nachgeben zu zwingen. Im Donbass hält der Artilleriebeschuss auf Donetsk und andere Städte der Volksrepubliken, aber auch auf das von ukrainischen Truppen gehaltene Städtchen Debaltseve an. Hier sollen nach ukrainischen Angaben am Wochenende mindestens 12 Zivilisten getötet worden sein. Die Bevölkerung des Orts, der vor dem Krieg 10.000 Einwohner hatte, versucht, sich auf eigene Faust aus dem Kampfgebiet zu retten. Etwa die Hälfte der Menschen soll nach Angaben des von Kiew eingesetzten Gouverneurs des Gebiets Donetsk auf das Gebiet der Volksrepublik Donetsk übergetreten sein. Über die Vorgänge in Donetsk berichteten die Aufständischen, dass die ukrainischen Truppen immer häufiger Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad gegen die Wohnviertel einsetzten. Außerdem hätten ukrainische Sabotagetrupps ihre Tätigkeit intensiviert. Wenn solche Trupps festgenommen werden, müssen Angehörige der Volkswehren sie offenbar öfters vor Versuchen der Lynchjustiz durch die örtliche Bevölkerung schützen. An der Front konzentrierten sich die Kämpfe auf die Region Debaltseve. Eine pro-ukrainische Aktivistin aus der radikalen Partei warf den eigenen Kommandeuren vor, die Soldaten zu verheizen. So habe ein Major namens Subanich seinen Untergebenen gesagt, wenn sie eine bestimmte Stellung nicht zurückeroberten, werde er sie von der eigenen Artillerie beschießen lassen. Zwei Angehörige eines ukrainischen Freiwilligenbataillons rühmten sich im Kiewer Fernsehen, sich bei der Verteidigung der Stadt Uglegorsk in einer örtlichen Blindenschule verschanzt zu haben. Ob die Kinder zu diesem Zeitpunkt noch dort waren, ging aus dem Interview nicht hervor. Alle Informationen über die Blindenschule und über die örtlichen Aktivisten von Herrn Reinhard Lauterbach veröffentlicht in der Jungen Welt. Gut, letzter Blick auf die Presse und dann beenden wir diesen Block. Spiegel kommt ganz groß raus mit dem Thema Ägypten. Sisi fordert entschlossenen Kampf gegen den IS. Das heißt, der Militärdiktator, der aus der arabischen Rebellion, dem Arabellion, nicht hervorgegangen ist, sondern er hat einfach geputscht gegen eine gewählte Regierung, der will sich jetzt in die Reihe der Anti-Islamisten einreihen. Eine konventionelle Armee kann den IS nicht besiegen, das sagt Iraks Innenminister, wer immer das auch sein mag. Die bekommen aber mehr Waffen aus Deutschland. Deutschland hat dem Irak mehr militärische Ausrüstung und finanzielle Hilfe versprochen. Hier erläutert Innenminister Gaban, warum der Islamische Staat in seinem Land so viele Anhänger hat, und erklärt seine Gegenstrategien. Gegenstrategien heißt natürlich, gebt uns erstmal Geld, gebt uns Waffen, gebt uns Milliarden und dann gucken wir mal. So sieht's immer aus. Ukraine-Konflikt, dazu schreibt der Spiegel Hoffnungsschimmer nach konstruktiven Gesprächen. Dieses Ergebnis lässt hoffen, nach den Verhandlungen zwischen Merkel, Hollande und Putin über eine Deeskalation in der Ukraine soll der Friedensplan von Minsk wiederbelebt werden. Nächster Schritt, Normalisierungsgespräche. Bayern beansprucht die Urheberrechte an Adolf Hitler. Vermummte mit Fackeln rufen rechte Parolen vor Asylbewerberheim. Das ist in Dortmund geschehen. Am gestrigen Freitagabend wurden 13 Verdächtige in Dortmund festgenommen. Zuvor hatten 3 Dutzend Vermummte mit brennenden Fackeln vor einem Asylantenbewerberheim rechte Parolen skandiert. Diese Meldung ist streng vertraulich und nur für die Händler bestimmt. Und natürlich die berühmte Krise von Borussia Dortmund. Borussia Dortmund in der Taktikanalyse. Wenn das mal gut geht, Borussia Dortmund erlebt den größten Absturz im europäischen Fußball. Vergangene Saison noch Vizemeister, jetzt in akuter Abstiegsnot. Und was macht Trainer Klopp? Setzt auf Kampf statt Kunst, eine riskante Strategie. Reinhold Messner brachte seine Frau in die Eiger Nordwand. Den Kofferraum voller Neugier, 100 Liter Fernseh im Tank. Ich sag ja, Mann, so rollen wir ein gemächlich übers Land. Die ganze Gang ist im Wagen, ein Tag, wir sind raus. Die Welt erobern und umarmen, alle Sorgen fressen meinen Staub. Und ich sag, alles ist gut, alles okay, Mann, wir sind wieder auf der Straße. Oh ja, und der Weg schon an der B, Mann, wir sind wieder auf der Straße. Noch auf 10% wollen wir sehen und darum wieder auf die Straße. Oder also mach mal alle Platz da, hier kommt 20 Tonnen Glück. Und wir nehmen dich mit. Jeder muss einmal sterben, aber nicht jeder lebt. Darum zieht es uns in die Ferne, wie Munke laut aufgedreht. Und die Sonnenstein tanzen in die endlose Weite. Alle schlechten Gedanken zerplatzen wie die Fliegen an der Scheibe. Und ich sag, alles ist gut, alles ist okay, Mann, wir sind wieder auf der Straße. Oh ja. Und der Weg schon an einer B, man, wir sind wieder auf der Straße. Noch auf 10% wollen wir sehen und darum wieder auf die Straße. Oh ja, also mach mal alle Platz da, hier kommt 20 Tonnen Glück. Und wir nehmen dich mit. Die Glückskekse wachsen und wo die Lachfalten blühen, wo die Geschichten für die Enkel warten, ja genau da wollen wir hin. Wo die Glückskekse wachsen und wo die Lachfalten blühen, wo die Geschichten für die Enkel warten, ja genau da wollen wir hin. Wieder auf die, wieder auf die, wieder auf die, wieder auf die Straße. Noch auf 10% wollen wir sehen und darum wieder auf die Straße. Oh ja, also mach mal alle Platz da, hier kommt 20 Tonnen Glück. Oh ja, und wir nehmen euch mit. Das ist die Stimme von Bob Dylan. Der ist nämlich da mit einer neuen Scheibe, mit einem neuen Album. Wer es als Sänger ernst meine, hat Bob Dylan neulich in einem seiner seltenen Interviews gesagt, müsse sich an Frank Sinatra messen. Das sei der Berg, den es zu besteigen gelte. Sätze, die so selbstverständlich wie überraschend sind. Ist doch auf der einen Seite keine größere Entfernung denkbar als die zwischen dem Mid-60er Las Vegas Sinatra auf der Höhe seines Könnens und seines Ruhms und dem Gegenkultur Dylan der gleichen Jahre, der für alles stand, was nicht Sinatra war. Dylan-Fans fragen sich natürlich nun, wie vereinbart man das, Sinatra und Dylan? So erstaunt weniger, dass es das neue Bob Dylan-Album Shadows in the Night, eine Hommage an Sinatra, überhaupt gibt. 10 Songs aus dem Great American Songbook, zum großen Teil Lieder aus der unmittelbaren Vor-Rock'n'Roll-Zeit der 40er und 50er Jahre, deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie einmal von Frank Sinatra gesungen worden sind. Wirklich ungewöhnlich ist aber, wie Dylan klingt, wenn er Sinatra singt. Wenn er will, kann der alte Nuschler und Silbenverschlucker nämlich durchaus mit Schmelz in der Stimme singen. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, por la libertad de expresión. 24 años. Tip-Top-Typ, weißt du, was das ist? Das ist der Typ vom Mann, den fast jede Frau vermisst. Du denkst, er ist bestimmt nicht mein Humor, voll und nett. Geduldig, intelligent und sehr zärtlich im Bett. So ein Scheiß, welche Frau will denn wirklich so ein Freak? So ein Warmduscher, den man doch an jeder Ecke kriegt. Ich bin nicht Kirchen-Matthias aus der Lindenstraße. Obwohl ich gut im Bett bin und sehr gerne spaße. Ich bin aber nicht immer nur gut in mir, da steckt auch ein Arschloch. Das findest du arm, doch auf eine Art gefällst du doch. Ich weiß, du bist kein Typ, der nicht weiß, was er will. So ein Penner, fragst du ihn nach seiner Meinung, ist er still. Es klingt arrogant, doch ich weiß, ich mach dich an. Obwohl du gar nicht richtig willst, lässt du mich ran. Denn ich strahle Leben aus und ich mach einfach nur geilen Hip-Hop. Yo, ich bin der Ultimative, der Lover, der Wolf. To all the ladies in the world, ho, throw your fingers in the air. Und seh dich an, wer auf Nike Air und Calvin Underwear. Millionen schwer auf dem Track mit dem Clack, boom, Clack. Wieder nicht echt, sondern korrekt, Mikrofone checkt. So, dass er die Toten weckt, Snoop Dogg sich die Toten leckt. Ich rap sogar zu Beethoven, auch wenn ich keine Noten check. Jedes Mal, wenn ich perform, lieg ich vorne, blasses Horn. I got so much funky shit, it's up my brain for eure Ohren. Ich bin geboren, um cool zu sein, cool wie Eis. Hör die Kantine, kauf mein Album und du hast den Beweis. Ich scheiße auf alles, was mich nervt, leb mein Leben mit Spaß, fahre nur die Überholspur mit dem Fuß auf den Gas. Kitzel dein Gehör, bis es nicht mehr versteht. Sich deine Nackenhaare kräuseln und dein Schädel sich dreht. Von früh bis spät bin ich in deinem Kopf, komm, geh nicht raus. Ich folge dir sogar bis nach Haus. Ich bin der Tick-Tock-Typ, keine Frage. Ich bin der Tick-Tock-Typ, keine Frage. Der Typ für jede Lebenslage, hörst du, was ich sage. Ich bin der Tick-Tock-Typ, keine Frage. Ich bin der Tick-Tock-Typ, keine Frage. Der Typ für jede Lebenslage, hörst du, was ich sage. Tick-Tock-Typ, keine Frage. Check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check Mutter Kuh. No Cappuccino trink ich kein. Ich tanz nicht mit dem Wolf, denn ich will kein Tänzer sein. Mal bin ich wie ich bin und mal wie es die Frau braucht. Und wenn sie hören will, dass sie hübsch ist, dann sag ich ihr das auch. Denn ich will nur das sein und darum nenn ich mich Lover. Babe, du weißt, ich bin top, you know there is no other. We do it like this and we do it like that. Und ich habe viele Gäste in meinem Bett. Es sind alle eingeladen, die wie ich das eine wollen. Und wenn du denkst, ich hab's nicht drauf, dann kannst du einen anderen holen. So here you get Jay, the wreck inside Jay. You get the rackety flow and the whole family. Komm vorbei, zieh dich aus und schmeiß dich an mich ran. Komm und find es raus, dass ich's am besten kann. Du brauchst es nur zu wollen und wir tun's ohne Sinn. Das ist fact. Und darum weiß ich, dass ich der Checker bin. Tick-Tock, tut deine Frage. Ich bin der Tip-Top-Typ, keine Frage. Was, Februar jetzt schon? Och, ist ja auch ein schöner Monat. Ja, die Berlinale ist in vollem Gange. Sie hat angefangen am Donnerstag. Da begann die 65. Berlinale. Die geht vom 5. bis zum 15. Februar. Neben neuen Werken von früheren Bärengewinnern, wie dem Amerikaner Terrence Malick oder dem Iraner Jaffa Penahi, zeigt das Festival einige Filme, die davon erzählen, was es bedeutet, in Deutschland jung zu sein und erwachsen zu werden. Als wir träumten, den Andreas Dresen nach dem gleichnamigen Roman von Clemens Meyer drehte, handelt von vier Freunden, die im Leipzig der Nachwendezeit in den Tag hineinleben, saufen, dealen und von Neonazis über die Straße gehetzt werden. Ich kenne einen Kinderreim. Ich summe ihn vor mich hin, wenn alles anfängt, in meinem Kopf verrückt zu spielen. Manchmal fange ich einfach an zu summen und merke es nicht einmal, weil in meinem Kopf die Erinnerungen tanzen. Die an die Jahre, in denen alles anders wurde. Ich hab euch doch gleich erkannt. Dann streicht von oben nach unten. Sie wissen ja immer noch alles besser. Ich krache mit meinem ganzen Haus. Wir üben hier. Wo ist denn alles meine Freunde? Wir sind Disco-Besitzer. Jetzt ist es wahr geworden. Das sind die Größten. Du willst uns also den Abend versauen? Hautkopf? Die wollen so einen Club übernehmen, Dani. Pass auf, Dani ist noch hinter dir her. Wegen der Kleinen. Ich musste vergessen. Mach dich kaputt. Ich bin schlecht und du bist gut, Dani. Du bist mein Traum. Da hast du dich in mein Leben gedrängt. Der Regisseur Sebastian Schipper wiederum folgt in Victoria einer Bande Jugendlicher bei einem nächtlichen Raubzug durch das heutige Berlin. Und der Franzose Jean-Gabriel Perriot wirft in seiner Dokumentation Une Jeunesse Allemande einen ganz eigenen Blick auf die Revolte der 60er Jahre, aus der die Rote Armee-Fraktion hervorging. Ja, wie es so ist, erst habe ich dich geliebt, dann gehasst, dann... Allesamt fiebrige Filme, die von Lebensgier, Wildheit und auch von Gewalt erzählen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu der 65. Pressekonferenz der Berlinale, 65 von allen. Der Eröffnungsfilm ist gestern gelaufen, am Donnerstag, und zwar der Film Nadie quiere la noche von Isabel Coixet. Ein Liebesdrama im ewigen Eis. Auschwitz befreit. Und der Film ist recht kühl aufgenommen worden, was ich so mitgekriegt habe in der Presse. Ich habe den Film natürlich noch nicht gesehen, aber ich habe eine Reportage über diesen Film gelesen. Bin natürlich auch ein Fan der Binoche, das muss ich sagen. Die Juliette Binoche ist für mich eine weibliche Kino-Ikone, die ich sehr verehre und sehr toll finde. Die Frage ist, wie ist dieser Film? Vielleicht lohnt es sich, vielleicht gar nicht da reinzugehen. Die Taz macht sich recht lustig über diesen Film. Ich lese mal einen kurzen Auszug aus der Filmkritik. Das mit der Frau Peary, energisch und protestantisch wie immer, Juliette Binoche, etwas nicht stimmt, hat man schnell begriffen. Unbedingt will die Verrückte ihrem Mann, dem Nordpolentdecker, in die eisige Einöde nachreisen und schlägt alle Warnungen wohlmeinender Winterkenner in den bitterkalten Wind. Sie verschleißt gute Männer und Hunde, angeblich nur aus Liebe zu ihrem Mann, den sie aber in 16 Ehejahren nur 14 Monate gesehen hat. Den Rest der Zeit nahm der nämlich reißaus Richtung Norden. After a month-long sea crossing, Josephine Peary was ready to venture the northern part of Ellesmere Island in search of her husband's last known base camp to the north. My dearest Josephine, oh, your husband could be only a few miles from his goal. Our flag will fly once again on Terra Incognita. I've been coming here for 17 years. I lost two ships. We all know where we are. Oh, my hands froze. Gut, die Ehefrau reist also ihrem Mann nach, der sich vom Nordpol nicht mehr meldet. Als sie schließlich fast allein in einer Gegend gelandet ist, wo selbst die Breitengrade keine Namen mehr zu tragen scheinen, trifft sie die gut aussehende indigene Alaka. Das ist das Pirelli-Kalendermodell und Nebenrollen-Oscar-Nominierte für Babel, Rinko Kikuchi. Dass sie gut aussieht, muss erwähnt werden, weil uns vorher nur irgendwie anstrengende, übergewichtige und unterwürfige Indigene begegnen. Und mit der umgehen, dich... Name is Alaka. Alaka, give. Thank you. Why the hell are they always smiling? This dinner is for you, Alaka. Do you know what this is? Fork. Fork. Fork. Very good. Wer nicht so bewandert ist in diesem modernen Political Correctness-Sprech, Indigene sind hier die Eskimos. Die soll man aber nicht mehr so nennen. Gut, die sieht also gut aus, die anderen Indigene sind fett und unterwürfig und blöd. Wie sich herausstellt, warten beide Frauen auf denselben Mann. Nun ahnt man, dass auch mit dem Mann etwas nicht stimmt. Steht er darauf, dass nicht nur eine, sondern zwei Frauen einen ganzen arktischen Winter bei rohem Hundefleisch in einer zugigen Hütte ausharren und sich Zeichnungen seines Entdeckerantlitzes ins verheulte Gesicht pressen? Für diese zweite harrende Hälfte des Films trägt zu unserer Unterhaltung jetzt nur noch das arrogante kolonialistische Zeug bei, das die bornierte Park Avenue Powerfrau daherredet. Vermisst. We'll be alone all winter, we'll die waiting here. Go now is way back. Here, we died at home. Our lives have a price. Sooner or later, we all have to pay. Joseph and sick woman. No people will come to see. Only hunger and much fear. Nobody wants the night. Der Film heißt Nadie quiere la noche. Am 6.2. im Friedrichstadtpalast von 12 bis 19 Uhr zu sehen gewesen. Am 15.2. dann nochmal zu sehen im Cinemax um 13 Uhr. Wie gesagt, Alaka, die Eingeborene, muss als Eingeborene ja Babysprache sprechen und in dieser nur die Gutmenschensätze von sich geben, die edle Wilde so äußern, wenn ihnen kaltherzige Kapitalistenkühe in klirrender Kälte die Welt erklären. In meiner Welt gehören die Dinge jemandem, auch Menschen gehören jemandem. Das ist der Sinn des Lebens, sagt also die Oberschichtfrau. Welt sei so groß, Menschen müsse helfen andere Menschen, sagt die Eskimo-Frau zurück. Zwar geht die Kälte nicht ganz spurlos an der Park Avenue-Bewohnerin vorbei und natürlich wird die Edle noch edler. Eine Edlere wart nie. Doch da Gabriel Byrne als ansatzweise unterhaltsamer Melancholiker unvorsichtigerweise schon früh buchstäblich einbricht, haben wir uns eher gelangweilt und nur ein wenig empathisch mitgefroren. Und von den Männern wissen wir ja, die wollen immer nur das eine. Das eine, Ehre und Ruhm, das ist das Einzige, was die interessiert. Und dann ziehen sie eben in zum Nordpol und... Alles andere ist ihnen egal. Das scheißegal. Ist schlimm, ja. Fiese Bande. Gut, jedenfalls, das war eine etwas ätzende Besprechung des Films Nadie quiere la noche. Der Eröffnungsfilm der diesjährigen Berlinale, 65. Berliner Filmfestspiele. Ja, Werner, wir müssen uns verabschieden. Meine Uhr zeigt gnadenlos auf 5 vor 12. Es ist 5 vor 12, in jedem Sinne. Was sagen wir den Hörern zum Abschluss? Genau, vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Vorwärts zum europäischen Frühling. Tschüss, schönes Wochenende, alles Gute. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ab nächste Woche dieselbe Sendung, von heute noch einmal im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Ich sage Tschüss, bleiben Sie, werden Sie glücklich. Agur. Action leben, nicht springen, wenn die Fetzen fliegen. Alle, die gern meine werden Steppen im Bären oder Boxen in Päpsten im Ketten entfernen. Ich und diese coole Haufen machen, dass die Dinge aus dem Ruder laufen. Startschuss, also alle hier, was los, grün am Würzig und ab dafür, ich sag Action, alle wollen. Contrabanda es la mejor radio del mundo.